Der Polyp von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Polyp. Mir war, ich triebe durch den Ozean, allein in einem schlecht gebauten Kahn. Da schwamm von Osten wimmelnd übers Meer ein tausendfüßiger Polyp daher. Und jeder seiner Füße, seiner Tasten, trug ein Gesicht mit Augen, die mich hassten. Ihr Mörder, schrie ich, war es nicht genug, dass euer Lästerzahn mir Wunden schlug, die täglich bluten, unaufhörlich schwären? Soll die Verfolgung übers Weltmeer wehren? Umsonst, schon wälzt es sich ins Boot, im Nu das Ruder schwingen, schlug ich blindlings zu. Da zitterte das fürchterliche Tier, als wie zum Tode wund und ließ von mir. Schnellfüßig floh es übers Meer zurück, die losen Glieder fielen Stück um Stück. Der Mantel starb, und aus dem eklen Leib erhob sich unversehens ein blühend Weib, umstrahlt von wundersamem Farbenglanz. Sie lächelte und drehte sich zum Tanz, die Arme waagrecht wie am Kreuz gehalten, schlug sie ihr Kleid in prächt'gen Flügelfalten. Je ferner, desto holder ihre Minen, und desto wonniger die Serpentinen. Mit meinen Blicken folgt ich unverwandt dem Zauberspiel von süßem Schreck gebannt, und als es endlich meinem Aug entschwand, Triumph, dacht ich, zu rufen siegbewusst, da quoll ein Seufzer tief mir aus der Brust. Ende von Der Polyp, aufgenommen von Anna Samrowski.